Ding. Clubding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend, hier ist das Clubding. Die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Duval wurde als Gründungsmitglied des Platin-DJ und Produzenten-Duos Disciples bekannt. Er ist mit Musik aufgewachsen, da seine Mutter im Bereich PR und sein Vater als Musikredakteur bei einem englischen Radiosender gearbeitet hat. Und deshalb kennt er sich aus. Eine Stunde heute bei uns in the Mix. Und wir starten rein mit Jochen Hammerling. Freezer, nach seinem Debütsingle Speculations, ist jetzt mit einer schönen, warmen, neuen Hausnummer was am Start. Und Jairz mit Hidden Miracles direkt danach für euch. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Clubding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. listening to your eyes. Your fast friends are gone. No surprise. Not to anyone. When you say you don't care, you do. When you say there's more left in the tank. unser Ding. Clubding Live Mix. Thank you. to memory lane. Loving hopes, fears of gold. There is no fear to tame. Emotion moves, let it unfold. Jeden Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding.

out the sky. Came down from the star, I was down. Magic in your eyes. You don't have to say. Back tomorrow, back tomorrow, back tomorrow, back tomorrow. Ooh-la-la. Oh, c'est vrai, Johnny. Again to get you on your dancing feet. Yeah. Ay, muchacho, qué bonito que te veo. Yo quisiera confesarte que te quiero. Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada. Ay, qué lástima que tú no sientas nada. Ay, muchacho, qué bonito que te veo. Yo quisiera confesarte que te quiero. Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada. Ay, qué lástima que tú no sientas nada. Confesarte que te quiero. Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada. I'm so bad.